Von einer Tasche in die andere. Ich habe hier schon viel über die ungute Entwicklung im Einzelhandel geschrieben, wie der ehemals angesehene Beruf des Einzelhandelskaufmanns verloren hat, an finanzieller Sicherheit und damit auch an Ansehen. Nun gibt es aber im Einzelhandel nicht nur Fachkräfte, sondern zusätzlich eine ganze Menge Niedriglöhner, ungelernte Hilfskräfte also, die nur den Mindestlohn oder ein wenig mehr verdienen. Mitarbeiter, die Lagerregale einräumen, Kleiderständer bestücken, Kartons tragen, den Laden fegen und so weiter. Je mehr die Einzelhandelsketten auf Selbstbedienung und Niedrigpreise setzen, umso mehr Ungelernte und umso weniger Fachkräfte werden gebraucht. Viele Firmen aber zahlen für diese Niedriglohnangestellten noch nicht einmal den Mindestlohn. Ihr Trick heißt Eingliederungszuschuss. Solche Zuschüsse bekommen Arbeitgeber vom Jobcenter der jeweiligen Kommune, wenn sie Langzeitarbeitslose einstellen. Das Jobcenter überweist dann für jeden Hartz-IV-Empfänger, dem diese Maßnahme bewilligt wurde, dem Arbeitgeber einen Zuschuss zum Stundenlohn. Sie subventioniert ihm die Arbeitskräfte auf Kosten des Steuerzahlers. Eine Firma, die diese Strategie während ihrer großen Expansionswelle in Deutschland im Zeitraum von 2014 bis 2016 erfolgreich anwandte, ist der Bekleidungsriese Primark. Eine typische Primark-Filiale sieht so aus. Es ist stickig, es ist laut, es wird gerempelt. Der Weg durch den Laden muss sich der Kunde durch einen Wust überladener Kleiderständer bahnen. Auf dem Boden liegen Berge zerknüllter T-Shirts, die Kunden aus den Regalen gekramt und einfach liegen gelassen haben. Es sind im Grunde gigantische Wühltische auf 4 Etagen. Primark lehrt seit ein paar Jahren die Konkurrenz im Einzelhandel das Fürchten. Der irische Billigmodenhändler mischt die Innenstädte auf, seit er 2009 den Markt enterte. Inzwischen hat er überall im Land großflächige Konsumtempel eröffnet, alle in begehrter Innenstadtlage, vollgestopft mit einer maximalen Menge von Kleidern pro Quadratmeter, alle sehr, sehr billig. Offensichtlich beherrscht Primark das Kunststück, die Preisspirale in der ohnehin margenschwachen Textilbranche noch weiter nach unten zu drehen und trotzdem bei der für sie relevanten Klientel als cool zu gelten. Jugendliche reisen für einen Großeinkauf massenweise aus dem Umland an. Es gibt YouTube-Bekanntschaften, die ihre Primark-Einkäufe im Internet besprechen, 100.000-fach geklickt. Primark gehörte zu den Textilhändlern, die in der Fabrik Rana Plaza in Bangladesch produzieren ließen. Das 9-geschossige Gebäude stürzte im April 2013 ein und begrub mehr als 1.000 Arbeiter unter sich, die gerade Mode für den Westen herstellten. Bei vielen Kritikern sorgte all das für Unmut, sogar bei Geistlichen. Der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki brandmarkte in einer Rede die damals anstehende Ansiedlung des Unternehmens in Wuppertal. Primark stehe für Manchester-Kapitalismus pur, also Ausbeutung, fand er. Die günstige Produktion in Asien, die schlanken Verwaltungsstrukturen des Discounters und die riesigen Mengen, die er absetzt, sind aber nur ein Teil der Antwort auf die Frage, wie Primarks Billigpreise möglich sind. Denn all das hat die Konkurrenz mehr oder weniger auch zu bieten. Das Konzept der Iren funktioniert unter anderem auch deshalb so gut, weil es befristete Arbeitsverträge gab, nicht nach Tarif bezahlt wurde und weil Primark sich bei den Personalkosten vom Staat unter die Arme greifen ließ. Zum einen mit solchen Aufstockerleistungen, die hier schon mehrmals eine Rolle spielten. Allein in der Kölner Filiale mussten in den Monaten nach der Eröffnung 116 Mitarbeiter Aufstockerleistungen beziehen, wie das Jobcenter auf Anfrage mitteilte. Zum anderen ließ Primark sich mit folgendem perfiden Trick vom Steuerzahler unterstützen. Bei den Ansiedlungen in neuen Städten nahm Primark mehrere Male zunächst Kontakt zu den jeweiligen Jobcentern und den Arbeitsagenturen auf. Man machte sinngemäß dieses Angebot. Wir nehmen euch auf einen Schlag mehrere hundert schwer vermittelbare Arbeitslose ab, wenn ihr uns im Gegenzug günstige Konditionen für die Beschäftigung dieser Leute bietet. Das funktioniert so. Die Jobcenter zahlen einen Teil der ans Unternehmen vermittelten Langzeitarbeitslosen sogenannte Eingliederungszuschüsse. Das sind prozentuale Anteile am Stundenlohn, die Jobcenter-Vermittler für Arbeitssuchende mit Vermittlungserschwernissen gewähren können. Darüber, was als solche Erschwernis gilt oder nicht, hat der Jobcenter-Vermittler einigermaßen freie Hand. Bei manchen Langzeitarbeitslosen zahlt das Jobcenter auf diese Weise ein Drittel vom Stundenlohn, bei anderen sogar die Hälfte, und zwar bis zu 12 Monate lang. Das Unternehmen spart also in diesem Modell ordentlich Personalkosten, denn die trägt ja anteilsmäßig der Staat. Primark bediente sich kräftig an diesem Angebot. Allein in Köln zahlte die Arbeitsverwaltung auf diese Weise für 2019 von 360 an Primark vermittelte Angestellte mindestens 3 Monate lang ein Teil des Gehalts. Die Eingliederungszuschüsse sind ein besonders krasser Auswuchs unseres Arbeitsmarktsystems. Der Staat unterstützt billige Arbeit, indem er sie auch noch mit Steuergeldern subventioniert. Wir alle zahlen also dafür mit, dass Primark seine Klamotten so billig verkaufen kann. Die Arbeitsverwaltung macht in diesem schrägen Spiel mit. Die Verantwortlichen in den Jobcentern freuen sich sogar über solche Angebote. Denn Arbeitsplätze für Geringqualifizierte sind dünn gesät. Also schaffen die Eingliederungszuschüsse aus ihrer Sicht eine Win-Win-Situation. Für Firmen wie Primark sinkt der Stundenlohn, den sie ihren Mitarbeitern zahlen müssen. Und die Jobcenter profitieren, weil die Vermittelten aus den Arbeitslosenstatistiken verschwinden. Selbst wenn Primark oder eine andere Firma die Leute schon kurze Zeit nach dem Auslaufen der Zuschüsse entlässt, weil sie ihnen dann zu teuer werden, ist das gesetzlich erlaubt und für die Arbeitsvermittlungsbehörden völlig in Ordnung. Denn die Arbeitskräfte tauchen in diesem Fall in der Langzeitarbeitslosenstatistik erst einmal nicht mehr auf. Schließlich beziehen sie dann zunächst Arbeitslosengeld 1. Bei den Jobcentern beteuert man, die Zuschüsse kämen auch den Arbeitnehmern zugute, denn nach einem solchen bezuschussten Arbeitsverhältnis seien sie wahrscheinlich leichter in einen neuen Job zu vermitteln. Das System der Eingliederungszuschüsse ist trotzdem nicht nur, aber auch ein Trick, der die Bilanzen großer Arbeitgeber verbessert und nebenbei die Arbeitslosenstatistik verschönert. Jedes Jahr zahlen die Arbeitsvermittlungsagenturen für rund 60.000 Arbeitssuchende im Land solche Eingliederungszuschüsse, wobei die jährlich etwas weniger als 10.000 Arbeitssuchenden noch gar nicht mitgerechnet sind, die solche Zuschüsse aufgrund einer Behinderung bekommen. Diese rund 60.000 sind Vermittlungsfälle, bei denen die Vermittler in den Jobcentern sonstige erschwerte Vermittlungsbedingungen erkennen. Die Jobcenter in den Kommunen unterstützen auch auf andere Weise große Neuansiedlungen, die viele Niedriglohnjobs versprechen nach Kräften. Für Primark etwa stellten Jobcenter Berater ab, die für das Unternehmen die Rekrutierung übernahmen, eine externe, kostenlose Personalabteilung für Primark sozusagen. Sie veranstalteten für das Unternehmen Massenvorstellungstermine mit Kandidaten für die Billigjobs. Mitarbeitercastings wurden sie euphemistisch genannt. Zumindest bei Primark, sagen Handelsexperten von Verdi, sollen sich in den vergangenen paar Jahren die Beschäftigungsbedingungen der Mitarbeiter spürbar verbessert haben. Die Leute dort verdienen jetzt mehr. Primark hat sich mit der Gewerkschaft auf einen sogenannten Anerkennungstarifvertrag geeinigt. Das bedeutet, dass das Unternehmen zwar weiterhin nicht Mitglied im Arbeitgeberverband ist, seine Mitarbeiter aber nach denselben Konditionen bezahlt, wie zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeberverband vereinbart. Solche Lohnsubventionen wie bei Primark damals nehmen aber natürlich auch heute noch viele Konkurrenten gerade im Einzelhandel gerne mit. Es sei betriebswirtschaftlich vernünftig, diese Möglichkeit auszuschöpfen, findet Jürgen Dax, Hauptgeschäftsführer beim Bundesverband des Deutschen Textileinzelhandels. Ein Unternehmen übrigens, das auf diese Möglichkeit verzichtet, ist spannenderweise ausgerechnet der Onlinehändler Amazon. Der Konzern baut derzeit zwei riesige neue Logistikzentren, eines im westfälischen Oelde, eines in Mönchengladbach. Beides werden Komplexe der Superlative. In Oelde etwa sind die Maße diese: 15 Hektar Baufläche, 200 Millionen Euro teuer, 900 Parkplätze, 56 Laderampen. Der Versandgigant wird dort voraussichtlich bis zu 2000 neue Mitarbeiter beschäftigen. Ende 2019 soll der Komplex bezugsfertig sein. Als die Pläne für den gigantischen Neubau in Oelde bekannt wurden, fackelten die Verantwortlichen im Jobcenter im Landkreis Warendorf nicht lange. Sie stellten, ähnlich wie bei Primark, eine neue Mitarbeiterin ein, die nun ausschließlich für die Einstellung neuer Amazon-Lagerarbeiter zuständig ist. Schließlich war die Chance einmalig, auf einen Schlag hunderte Langzeitarbeitslose in Lohn und Brot zu bringen. Der Plan? Das Jobcenter und die Agentur für Arbeit sollten gemeinsam, ähnlich wie für Primark, ihre Arbeitslosendateien durchkämmen und dann Massenbewerbungstermine organisieren. Auch an den anderen deutschen Standorten, an denen in den vergangenen Jahren solche Amazon-Logistikzentren entstanden, stellten die Jobcenter und die Bundesagenturen solche Key-Account-Manager ab, um den Handelsgiganten mit Personal zu versorgen. Mal Hunderte, mal 1000 Mitarbeiter. Und trotzdem verzichtet das Unternehmen darauf, sich von den Jobcentern Eingliederungszuschüsse zahlen zu lassen. Amazon begründet das inoffiziell so. Man habe als Einzelhandelsriese schon derart viel schlechte Presse zu verkraften und stehe für so viele Ängste, da wolle man diesen einen Shitstorm wenigstens mal auslassen.